Die okkult-muslimische Einmischung in die europäische Umvolkung und Islamisierung findet ihre Befürwortung auf der okkult-jüdischen Seite. Am sichtbarsten und ausgesprochensten bei Vertretern, die sich einer auf den ersten Blick sektiererischen, auf den zweiten jedoch überaus einflussreichen Gruppe zuordnen, die gemeinhin unter den Begriff Schardal gefasst wird. Laut Wikipedia-Definition sammeln sich dort strenggläubige Juden, die den Staat Israel als wichtiges Glied der Prophetie begrüßen und die als Phalanx der Siedlerbewegung bestrebt sind, die Grenzen ihres Heimatlandes weiter nach außen zu verschieben. Das Recht dazu leiten diese ständig ins Politische kippenden Fundamentalisten sowohl aus dem bekannten biblischen Schrifttum als auch aus geheimen Anweisungen von Rabbinern ab, die vorgeben, über Dechiffrierungsschlüssel zu verfügen, mit denen sich viele vor der Hand unverständliche Bibelprophetien neu verstehen ließen. Ihr Führer in der Neuzeit ist Rabbi Abraham Isaac Kook, der 1921 in Palästina zum ersten aschkenasischen Großrabbiner erhoben wurde. Über Kooks Einfluss auf die Siedlerbewegung und die Neuzeit allgemein schreiben der israelische Bürgerrechtler Israel Shahak und der Connecticut State University Professor Norton Meswinski. Zitat: Die Rabbis, die seine Talmud-Hochschule in Jerusalem, Merkatz Haraf, absolviert hatten und hingebungsvolle Anhänger seiner Lehren geblieben waren, begründeten eine jüdische Sekte mit einem scharf umrissenen politischen Plan. Anfang 1974, praktisch unmittelbar nach dem Schock des Krieges vom Oktober 1973 und eine kurze Zeit bevor der Waffenstillstandsvertrag mit Syrien unterzeichnet wurde, gründeten Rabbi Kooks Anhänger mit dem Segen und unter der geistigen Anleitung ihres Führers die Gush Emunim, den Block der Getreuen. Die Ziele der Gush Emunim waren es, in den besetzten Gebieten neue jüdische Siedlungen zu initiieren und bereits bestehende jüdische Siedlungen auszubauen. Nach dem Tod des jüngeren Kook ging die spirituelle Führung der Gush Emunim auf einen halbgeheimen rabbinischen Rat über, der über ein mysteriöses Auswahlverfahren aus dem Kreis der hervorragendsten Kook-Schüler zusammengestellt wird. Diese Rabbis haben fortfahrend politische Beschlüsse getroffen, die sie von ihrer sehr eigenen Auslegung der jüdischen Mystik, allgemein als Kabbala bekannt, ableiten. Die Schriften von Rabbi Kook dem Älteren dienen als die heiligen Texte und sind vielleicht absichtlich noch verdunkelter als andere kabbalistische Schriften. Gründliche Kenntnis der talmudischen und kabbalistischen Literatur, einschließlich moderner Auslegung beider, und eine spezielle Ausbildung sind Voraussetzung zum Verständnis der Kookschen Schriften. Ende Zitat Shahak und Meswinski. Dass eine vermeintlich religiöse Randgruppe politische Beschlüsse fasst, muss jedermann überraschen, der nicht weiß, wie stark der Einfluss der Schardal-Sekte auf die israelische Politik in Wirklichkeit ist. Gleich mehrere Oberrabbiner Israels entstammten dem seltsamen Kabbalah-Kult. Etliche weitere ihrer Aktivisten betraten die Bühne der Politik, wo sich dann sogar als säkular und vernünftig geltende Staatslenker für sie einsetzten. Ein Beispiel unter vielen ist der prominente Gush Emunim-Führer Yehuda Amital, der kurz nach der Ermordung Yitzhak Rabins im November 1995 als Minister ohne Portefeuille von Ministerpräsident Shimon Peres in die israelische Regierung aufgenommen wurde. Der neue Premier bezeichnete den Rabbi gegenüber dem um den Oslo-Friedensprozess fürchtenden Ausland als Gemäßigten, was ein bezeichnendes Schlaglicht auf Peres wirft, denn Amital vertrat eine krude Gedankenwelt, die den Mord an Peres Vorgänger erst möglich gemacht hatte. So sah Amital, wie alle im Kabbalah-Glauben verhafteten Gushis, in dem arabischen Vergeltungsfeldzug des Jahres 1973 einen letzten Versuch der Nichtjuden, den messianischen Erlösungsprozess zu stoppen. Ganz offen schrieb er in seinem Artikel über die Bedeutung des Yom Kippur-Krieges. O-Ton. Der Krieg brach aus vor dem Hintergrund der Neubelebung des Königreiches Israel, welches in seinem metaphysischen, nicht bloß symbolischen Zustand ein Zeichen für den Abstieg der westlichen Welt darstellt. Die Nichtjuden kämpfen wie rituell Unsaubere für ihr nacktes Überleben als Nichtjuden. Der Frevel kämpft um sein Überleben. Er weiß, dass es in den Kriegen Gottes keinen Platz für Satan gibt, für den Geist der Entweihung oder für die Überbleibsel der westlichen Kultur, deren Vertreter bei uns die säkularen Juden sind und waren. Der israelische Politologe Uriel Thal, welcher den Atavismus Amitals aus dessen eigenen Ausführungen interpretiert, hebt heraus, dass die moderne säkulare Welt nach dieser Einstellung, O-Ton, um ihr Überleben kämpft und daher ist unser Krieg gegen die Unreinheit der westlichen Kultur und gegen den Rationalismus als solchen gerichtet. Daraus folgt, dass die westliche Kultur ausgerottet werden muss, denn jedwede Fremdartigkeit zieht uns stärker zum Fremden und das Fremde verursacht Entfremdung, wie das bei jenen zu sehen ist, die immer noch die westliche Kultur bewundern und die bemüht sind, den Judaismus mit einer rationalistisch-empirischen, demokratischen Kultur zu verbinden. Der Wunsch nach Ausrottung der westlichen Kultur hat sich bis auf den heutigen Tag in der politisch hervorragend vernetzten Chadal-Community erhalten. Je nach Stand der politischen Lage gibt es für diesen Extremismus sowohl radikale als auch scheinbar gemäßigte Befürworter. Als Deutschland an der Seite anderer Mächte die Frage, ob Iran den Zugang zu nuklearer Energieversorgung haben dürfe, in Teheran diplomatisch zu klären suchte, kommentierte das der verbreitete, von Merkats Haraf-Absolvent Salman Baruch Melamed gegründete Radio- und Printanbieter Israel National News, Arutz Sheva, geradewegs mit einer Kriegserklärung. Nur durch die atomare Schlachtung Irans und Deutschlands, so der Hauptmedienausleger des religiösen Zionismus, könne Israel den totalen Verlust seines eigenen Staatswesens abwenden. Wörtlich lesen wir: Auf eine existenzielle Bedrohung müssen wir mit einer existenziellen Bedrohung antworten und nicht mit Ansprachen im US-Kongress. Wenn sich ein Feind erhebt, um dich zu zerstören, so erhebe dich zuvor, um ihm Gleiches anzutun. Das Judentum solle nicht vergessen, dass Deutschland sich im Holocaust als biblisch prophezeiter Feind Amalek gezeigt habe. Die Zeit der Rache sei nun herangerückt. Für die anstehenden Tage, in denen man nun die Ankunft des Messias erwarte, werde Israel die Endlösung umkehren. O-Ton: 20, 30 Atombomben auf Berlin, München, Hamburg, Nürnberg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Dresden, Dortmund und so weiter reichen, um sicherzustellen, dass dieser Job erledigt wird. Und das Land wird für 1000 Jahre ruhig sein. Soweit Israel National News. Bei den zahlenversessenen Kabbalisten, siehe Anmerkung, kaum zufällig 770 Tage vor Hitlers Geburtstag am 20. April 2017. Israel National News ist keine Wald- und Wiesenzeitung. Es ist das Hauptorgan der Rechtsreligiösen, welche Netanyahu als seine natürlichen Verbündeten bezeichnet. Blattleiter Yaakov Katz, Merkats Haraf-Absolvent und Knesset-Abgeordneter, wurde 2008 Chef der Parteienallianz Nationale Union. In dieser mittendrin, statt nur dabei, Yisrael Bitainu, die Partei von Ex-Außen- und jetzt Verteidigungsminister Liebermann. Die Hälfte der Netanyahu-Regierung besteht aus Religiösen, die sich mehr oder weniger stark direkt an die jüdische Okkultlehre Kabbala anlehnen. Der erschreckende Vernichtungsaufruf gründet ganz nachhaltig in der religiösen Überlieferung, die im Judentum keineswegs als abgeschlossen betrachtet wird. Die Israel National News spricht, wie gehört, von Amalek, dem alttestamentarisch gekündeten Todfeind. Neben ihm gibt es im Bibelschrifttum noch, dies sei hier vorausgeschickt, Edom, den verheißenen Gegner. Amalek soll in den letzten Tagen vernichtet und regelrecht ausradiert werden. Edom dagegen wird lediglich kapitulationsreif niedergerungen, allerdings mit allen Kollateralschäden an Körper, Geist und Seele. Im Gegensatz zu Edom, der eindeutig auf die kaukasischen Europäer festgelegt ist, ist es bei Amalek strittig, ob wir es hier mit einer Determinierung auf ein Volk bzw. eine Nation zu tun haben oder ob sich die Zuordnung des Begriffs tagespolitisch aktualisiert. Einige Gelehrte legen sich seit etlichen Jahrhunderten darauf fest, dass es sich bei Amalek einzig und allein um Deutschland handle. Andere haben Iran im Blickfeld. Wieder andere meinen, der Terminus sei wandlungsfähig und treffe auf ein beliebiges Volk zu, das im gegebenen Zeitfenster gerade eine judenfeindliche Politik betreibt. Der Vernichtungsaufruf der Israel National News verbindet nun die Positionen 1 und 2. Die Nur-Deutschland-Perspektive wird etwas häufiger formuliert und auch durch das politische Establishment in Jerusalem, wenn nicht gerade geschützt, so doch zugelassen. So berichtete die Jerusalem Post im Mai 1986 unter der Überschrift »Der Geistliche meinte Vernichtung von Deutschen, nicht der Araber«, O-Ton. Maßgebliche militärische Quellen schienen gestern geneigt zu sein, nichts gegen einen Geistlichen zu unternehmen, der ein Papier an Truppen auf der Westbank austeilte, das zur völligen Ausrottung von Amalek aufrief. Die nachsichtige Haltung erfolgte gegenüber dem geistlichen Rabbi Schmuel Derlich, weil dieser darauf bestand, dass er den biblischen Namen Amalek für das deutsche Volk und nicht für die Araber verwendete. Derlich verteilte sein Flugblatt im vergangenen März. Derlich schrieb, es sei die Pflicht eines Königs in Israel, Amalek auszurotten, ohne irgendwelche Spuren bestehen zu lassen. Er nahm Bezug auf den Propheten Samuel, als er sagte, dass man kein Mitleid für irgendein Geschöpf aus dem Volke von Amalek, Mann, Frau, Kind und sogar Kuh, zeigen dürfe. Der Religionskritiker Christopher Hitchens, der für verschiedene britische und amerikanische Mainstream-Zeitungen schrieb und sich damals in Israel aufhielt, wartet mit einigen nicht unwichtigen Ergänzungen auf. Erstens, bei Derlich handelt es sich nicht um irgendeinen Rabbi, sondern um Israels Chef-Militärkaplan für die besetzten Gebiete. Zweitens, 40 weitere beim Militär akkreditierte Rabbiner sprangen dem Amok-Geistlichen in einer öffentlichen Unterstützungserklärung zur Seite. Drittens, das Büro des Judge Advocate General, das ist die oberste Justizinstanz der Streitkräfte, urteilte, dass Derlich keinen rechtlichen Verstoß begangen habe. Im Heiligen Land ist dieser Skandal kein Einzelfall. Ähnliche Statements gefeierter jüdischer Würdenträger findet man sogar außerhalb Israels, auch in Deutschland. Hier schreibt Professor Dr. Daniel Krochmalnik, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Heidelbergs, in einem mit Amalek geschlagzeilten Artikel wörtlich in Bezug auf die Deutschen: Die genetische Verortung und prophetische Vorwegnahme des radikalen Übels lässt auch darauf hoffen, dass eine Endlösung der Endlöser vorprogrammiert ist. Geschadet hat diese Widerlichkeit seiner Karriere nicht. Krochmalnik ist, neben etlichen hochdotierten Posten, seit 2006 Leiter der Kultusbeauftragtenkonferenz des Zentralrats der Juden in Deutschland, an der Hochschule für jüdische Studien zur Erstellung nationaler Bildungsstandards für den jüdischen Religionsunterricht. Soweit ein Beispiel dafür, in welch radikalen Mustern hier vorgedacht wird, wenn ultraorthodoxe und zionistische Vertreter die politischen Rahmenbedingungen als gefährlich wahrnehmen. Uriel Thal, immerhin Professor für zeitgenössische jüdische Geschichte an der Universität Tel Aviv, zeigt aber an Beispielen, dass selbst in einer beruhigten, nicht konfrontativen diplomatischen Atmosphäre der Wunsch nach Ausrottung des Anderen in Form der westlichen Kultur durchgehend vorhanden ist. Schon allein, weil dieses Andere anziehend wirkt und damit das in strenger Entsagung lebende orthodoxe Judentum gefährdet. In diesem Sinne und darüber hinausgehend begrüßte der in Israel vielgelesene Merkatz Harav-Schüler Baruch Efrati im November 2012 den laufenden europäischen Bevölkerungsaustausch, und zwar explizit mit Blick auf den Siegeszug eines fremden Volkes und einer fremden Kultur, konkret verbunden mit dem kommenden Religionsaustausch. Der Rabbiner, der in der Westbank-Siedlung Efrat als Gemeinderabbi arbeitet, eine jüdische Hochschule leitet und der Derech Emuna-Bewegung orthodoxer Rabbiner in Israel vorsteht, nennt für seinen Jubel drei Gründe. Sein erstes Islamisierungsmotiv ist die Rückkehr der Strenge. Efrati wörtlich: Mit Gottes Hilfe werden die Nichtjuden in Europa ein gesünderes Leben mit viel Keuschheit und Integrität annehmen und nicht mehr das heuchlerische Christentum leben, welches rein erscheint, aber grundlegend korrupt ist. Zweites Islamisierungsmotiv: Halacha. Halacha ist das religionsgesetzliche Rechtssystem im Judentum. Dieses betrachtet das Christentum im Gegensatz zum Islam als Götzendienst, weil die Christen Jesus als Sohn Gottes bezeichnen und Darstellungen, die sich mit seiner Person verbinden, anders als es die Muslime mit Mohammed halten, ausdrücklich verehren. Hier liegt übrigens der Grund, warum strenggläubige Juden und die auch außerhalb Israels einflussreiche Schabbat-Sekte die Abschaffung christlicher Feste wie Weihnachten fordern. Drittes Islamisierungsmotiv: Rache. Eine nun ihrerseits bedrängte oder gar verfolgte Minderheit zu werden, so Efrati, eine gerechte Strafe für die Christen, die historisch nicht anders mit den Juden verfahren seien. Dieses Schicksal drehe sich nun gerechterweise um. O-Ton des vielbeachteten Rabbiners: Wir werden Europas Christen die Schlachtung von Millionen unserer Kinder, Frauen und alter Menschen nie verzeihen. Nicht nur im jüngsten Holocaust, sondern im Laufe der Generationen auf eine konsistente Art und Weise, die für alle Fraktionen des heuchlerischen Christentums charakteristisch ist. Jetzt verliert Europa seine Identität zugunsten eines anderen Volkes und einer anderen Religion, und es wird keine Überreste und Überlebenden des unreinen Christentums geben, das viel Blut vergoss, welches es nicht wiedergutmachen kann. Dieser letzte Passus erinnert sowohl an den in Efratis eigenen Reihen gehegten Wunsch, mit Deutschland nuklear abzurechnen, als auch, siehe Teil 2 dieser Hörbuchserie, an Barbara Lerner-Spektres rassistische Hoffnung, das weiße Europäertum zu beerdigen. Die Juden haben mit dem christlichen Westen sehr alte Blutfäden zu regeln. So brachte es Jakob Leib-Talmon, israelischer Historiker und Professor für zeitgenössische Geschichte an der Universität von Jerusalem, auf den Punkt. Die Frage, ob es hier wirklich im Kern um die Begleichung offener Rechnungen geht, ist schwer zu beantworten. Fakt ist, dass die Bedrängungen des nach der Vertreibung aus Israel heimatlos gewordenen Judentums bis ins 20. Jahrhundert hinein seinem Erhalt zugute kamen. Sie wirkten durchgehend der Assimilation entgegen und sorgten für die kulturelle Bewahrung und den Zusammenhalt des Volkskörpers. Möglicherweise bewirkten sie sogar völlig plangemäß, dass die Verfolgten genau jene Migrationswege einschlugen, die die Prophetien und die diese verwaltenden Rabbiner ihnen vorbestimmt hatten. Diesen letzteren Punkt, den einer in die Bibel eingelegten Vorhersehung Gottes, die nur Kabbalisten wie er sehen, verstehen und politisch unterstützen können, erwähnt Rabbi Ephrati wohlweislich nicht zur Begründung seiner Freude an der europäischen Islamisierung. Aber dieser von geschichtlichen Ereignissen und Härten unabhängige himmlische Determinismus spielt beim Schlussgericht über die nichtjüdischen Völker definitiv eine Rolle, jedenfalls aus Sicht der Kabbalisten. In einem Online-Nachrichtenportal, das für sich in Anspruch nimmt, einen orthodox-jüdischen Standpunkt zu vertreten, lesen wir: Die Überführung Europas vom Christentum hin zum Islam ist einer der vielen prophetischen Flussläufe, welche den verlorenen Schäfchen aus dem Hause Israel anzeigen, dass die Zeit einer radikalen Transformierung ihres Lebens nun gekommen ist. Es ist Zeit, nach Hause zurückzukehren, in die Stammesgebiete ihrer Vorväter, so wie es der Prophet Hesekiel vorhergesagt hat. Wir werden diesen Zeitabschnitt inmitten jenes Raums erleben, der das Imperium Karls des Großen ausgemacht hat. Dort werden wir Zeuge sein, wie sich die islamisierte Christenheit, Edom, am Ende der Tage erheben wird. Der Gott Israels hat verkündet, dass es lediglich zwei Völkerschaften gibt, die in dieser Endzeit vernichtet werden. Die Christlichen, also Edom, und jene Nationen, die sich historisch gegen das Judentum gestellt haben, und stellen, also Amalek. Sogar die Kinder des Islam, Ismael, werden in die jüdische Kultur assimiliert, wenn sie sich bereit finden, mit ihren Brüdern, den Abkömmlingen Abrahams, in Frieden zu leben. Ende Zitat. Auch die im Judentum hoch angesehene Esther Jungkreis, Gründerin der internationalen Hineni-Bewegung, welche für das orthodoxe Judentum wirbt, führt die Islamisierung Europas und mit dazu Irans Nuklearprogramm sowie den Palästina-Konflikt auf alte prophetische Schriften zurück. Das islamische Schrecknis, so Jungkreis, wird ebenfalls in dem im 9. Jahrhundert erschienenen jüdischen Werk Pirkei Rabbi Elisa behandelt. Dort heißt es, dass Ismael in diesen letzten Tagen, kurz vor der Ankunft des Messias, die Welt beherrschen wird. Jungkreis, die regelmäßig von den amerikanischen und israelischen Streitkräften zu Vorträgen eingeladen wurde, begleitete Doomsday-Präsident George W. Bush auf dessen persönlichen Wunsch hin im Mai 2008 zu Israels 60-Jahres-Gründungsfeier nach Jerusalem. Dass der Islam als Religionskonstrukt am prophezeiten Ende selbst vertilgt wird, liegt auf der Hand. Denn es ist laut Tanach und Talmud der jüdische Messias, der als einziger triumphieren soll und sich die Welt in ihrer Gesamtheit untertan machen wird. Ob die Araber als Volk diesen Tag noch erleben werden, ist unter den Talmudisten strittig. Einige Rabbiner suggerieren den Morgenländern, dass sie als endzeitlicher Erfüllungsgehilfe des Judentums im Schlusskampf vor allzu schweren Verlusten verschont bleiben. Das könnte eine Lüge und reine Taktik sein. Die Kabbala-ergebene Superlobby Chabad Lubavitch schreibt jedenfalls auf ihrer Weltnetzseite chabad.org: Nach der nicht zensierten Version der 700 nach Christus in Palästina niedergeschriebenen Aussprüche des Rabbi Elisa, Kapitel 28, werden die Ismaeliten, also die Araber, das letzte Reich beherrschen, das vom Messias geschlagen wird. Andere Gelehrte sprechen in diesem Zusammenhang von Edom und Ismael. Man beachte in diesem Zusammenhang, dass verschiedene Quellen unterstreichen, dass Edom und Ismael sich zu diesem Zeitpunkt bereits vermischt haben. Ende Zitat. Einen weiteren Beleg für die gesamtzerstörerischen Prophetieauslegungen im kabbalistischen Judentum, die immer auch als realpolitische Planungen zu verstehen sind, liefert die Ikone der religiösen Zionisten Salomon Molchow. Der im uralten israelischen Kabbala-Zentrum Safed ausgebildete Rabbiner schrieb Anfang des 16. Jahrhunderts seine Zukunftsvisionen nieder, in denen wir einmal mehr die Vorstellung finden, dass sich eine Rache gegen die Völker erfüllen wird. Nicht als verzweifelte Drohung, sondern als wissende Voraussage versichert uns Molchow, der bereits in seiner Zeit von vielen Juden quer durch Europa als messianische Figur angesehen wurde, dass die Fremden zerbrochen und die Nationen zittern werden. Moshe Idel, Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem, kommentiert über eine Schrift Molchows, Oton, sie beschwört ganz klar das Kommen einer doppelten Rache herauf, gegen Edom und gegen Ismael. Das heißt, gegen das Christentum und den Islam. Mehr noch, Gott enthüllt nicht nur, dass man das Christentum bekämpfen wird, sondern auch noch, wie man die Macht des Christentums zerbricht, damit die Erlösung stattfinden kann. Die Brechung zumindest Edoms, also Europas und des Christentums, ist also die theologisch notwendige Voraussetzung, damit die Erlösung des messianischen Zeitalters beginnen kann. Nicht anders sagt es der französische Rabbiner David Tortu, der sich auf seiner Facebook-Seite als Anhänger des rassistischen Kabbala-Kultführers Schneerson und des uns bereits bekannten Rabbi Cook zu erkennen gibt. In einem öffentlichen Vortrag zeigte sich Tortu regelrecht begeistert, dass Europa vom Islam überrannt und übermannt wird. Wörtlich sagte er, der Krieg von Gog und Magog, dieser berühmte Krieg, auf den wir alle geduldig warten, über den sagte Rabbi Israhim, erwartet nichts anderes zu sehen als einen Krieg, den der Islam gegen Edom, die Christenheit, entfesseln wird. Nach Israhim wird im Krieg Gog und Magog der Islam wie ein Mann aufstehen und er wird die Möglichkeiten dazu haben. Der Prophet wird Ismael, also den Islam, veranlassen, sich gegen Isaak zu erheben. Das heißt, was sie in Frankreich und Europa ertragen müssen, das so beängstigend ist, soll für uns zur schönsten Nachricht unserer jüdischen Geschichte werden. Endlich begreifen wir, was uns die Weisen der Vorzeit vorhergesagt haben. Was ich Ihnen zuvor gesagt habe, steht geschrieben im alten Israel. Der Messias wird kommen, wenn Edom, also Europa und das Christentum, am Boden zerstört sind. Und an seine Zuhörer gewandt, also frage ich euch, ist das eine gute Nachricht, dass der Islam Europa überrennt? Es ist eine exzellente Nachricht. Es ist ein Zeichen für die Ankunft des Messias. Eine exzellente Nachricht. Und was passiert, wenn er, der Messias, kommt? Der Weltfrieden hält Einzug, die Nationen werden sich ergeben und dem Volke Israel dienen. Ende Zitat. In einem Detail noch deutlicher wird Tortu in einem Interview, das er am 16. Juli 2014 gegeben hat. Hören wir den O-Ton. Ihr werdet einen sehr hohen Preis zahlen, ihr Europäer. Er wird so hoch ausfallen, dass ihr es euch nicht einmal vorstellen könnt. Es wird keinen Holocaust für euch geben mit Zügen, die euch in die Verbrennungsöfen bringen. Euch werden an Ort und Stelle die Hälse durchgeschnitten. So steht es in den Büchern geschrieben. Und ihr werdet keinen Platz finden, um zu entkommen. All die Schmerzen, die ihr Israel angetan habt, werdet ihr hundertfach zurückbekommen. Wenn Italien, wo das Hauptquartier Esaus untergebracht ist, also der Vatikan, verschwindet. Wenn Edom, also das christliche Europa, verschwindet. Genau das ist es, was der Islam vorhat. Der Islam ist der eiserne Besen Israels. Anstelle, dass wir selbst die Arbeit machen, schicken wir den Islam zur Erledigung des Problems. Ende Zitat Tortu. Der letzte Satz enthüllt etwas fundamental Wichtiges zum Verständnis jener Netzwerke, die dem religiösen Zionismus zuzurechnen sind. Und zwar den Umstand, dass Kabbalisten wie Tuatu eine einmal erkannte, entschlüsselte Prophetie als Urteil Gottes verstehen, dass sie selbst in Vertretung des Volkes Israel quasi als Polizei unterhalb des himmlischen Richters zu vollstrecken, also auszuführen haben. Der finale Enthauptungsschlag gegen Europa hat noch nicht stattgefunden. Doch die blutigen Einzelfälle des islamischen Kleinkrieges gegen Edom zeigen sich bereits im Wochentakt. Bereits hier lohnt es sich, das Wort Tuatus im Auge zu behalten, dass es Israel sei, das diesen eisernen Besen nach Europa schickt. Und in der Tat weisen die größeren Einzelfälle, München, Nizza, Berlin, schon auf den zweiten, näheren Blick eine israelische Note auf. Unter anderem durch mit Israel verbundene Persönlichkeiten, die scheinbar zufällig vor Ort waren. Der größte und blutigste Vorfall aus dieser Serie war bis dato der Angriff von islamistischen Terroristen auf das Pariser Bataclan-Theater, bei dem am 1. November 2015 nicht weniger als 90 Menschen den Tod fanden. 40 weitere starben bei Angriffen der Dschihadisten auf Cafés und Restaurants in der Nachbarschaft. Der Knaller in diesem Blutbad, offenbar ist David Tuatu, unser Doomsday-Rache-Rabbi, der Bruder der beiden Bataclan-Eigner. Holen wir an dieser Stelle etwas weiter aus. Das Bataclan, so steht es unter dem Begriff im Online-Nachschlagewerk Wikipedia, wird als Leuchtturm des bürgerlich-progressiven und kosmopolitischen Pariser Viertels 11. Arrondissement angesehen, das gekennzeichnet ist durch soziale und ethnische Heterogenität. 1865 gebaut und somit im Jahr des Anschlags den 150. Geburtstag feiernd, wurde das Haus in auffällig orientalisierender Architektur errichtet. Sein Name verweist auf die gleichnamige Operette von Jacques Offenbach. In dem Stück geht es um drei freiwillig Exilierte, die ihrer Herkunft verschleiernd fern der Heimat auf fremdem Boden ein Kaiserreich beherrschen. Am Ende der Geschichte spricht der Machthabende unter den dreien ein Todesurteil gegen seine beiden Mitexilanten aus. Nachdem einer der Verurteilten den Song Bataclan angestimmt hat, erkennen alle drei ihre Schicksalsgemeinschaft, packen ihre sieben Sachen, das ist die Übersetzung des Begriffs Bataclan, und kehren gemeinsam ins Land ihrer Vorväter zurück. Da Offenbach ein nach Frankreich ausgewanderter Israelit, sein Vater wirkte als Kantor in der Kölner Synagogengemeinde, war, liegt die Annahme nahe, dass er in dem Stück sein eigenes Schicksal mitverarbeitete. Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass die Eigner des Bataclan, die Gebrüder Tuatu, Juden waren, die in ihrem Konzerthaus wiederholt zionistische Veranstaltungen stattfinden ließen. Und dass sie ihr Theater nur Wochen vor dem tödlichen Attentat verkauften, um Seite an Seite mit David Tuatu ins Land ihrer Ahnen nach Israel zurückkehrten. Wir wollen die Familienverhältnisse hier einmal Punkt für Punkt aufschlüsseln. Laut Presseberichten und Webseite des Bataclan wurde das Veranstaltungshaus 1976 von dem Sänger Elie Tuatu gekauft, der es in den 80er Jahren seinen beiden Söhnen Joël und Pascal Tuatu vermachte. Diese beiden haben sich wie, wann und warum auch immer einen neuen Familiennamen zugelegt, Lalou. Wir belassen es bei dem echten, der auch genügend verbürgt ist. Pascal Tuatu war für das erweiterte Management verantwortlich, während sein Bruder Joël die künstlerischen Events plante. Laut seinem Facebook-Eintrag ist Pascal Tuatu einer der 2853 Fans der Webseite Torat Haim, der persönlichen Sektendomain von Rabbi David Tuatu. Der wiederum spricht in einem mitgeschnittenen Vortrag über seine Pariser Familie. Der Vater Eliyahu, Kurzname Eli Tuatu, sei Sänger gewesen. Joël, Pascal und Michel reiht er als dessen Kinder auf. Es sind demnach die Geschwister des zionistischen Rabbis. Das Veranstaltungsprogramm des Bataclan hatte, wie gesagt, eine zionistische Schlagseite. So textet die linksalternative Taz: Das Bataclan wurde bis vor 2 Monaten über Jahrzehnte von jüdischen Eigentümern geführt, wie mehrere israelische Medien berichten. Bis im September habe es auch regelmäßig pro-israelische Veranstaltungen gegeben. Eine jährliche Gala zugunsten des israelischen Grenzschutzes Magaf hat offenbar häufiger dort stattgefunden. Das Bataclan sei auf dem Radar antizionistischer Bewegungen gewesen. Wiederholt, so schreibt es die Times of Israel, war es wegen prozionistischer Veranstaltungen zu Protesten gekommen. 2015, am geschichtsträchtigen 11. September, verkauften dann die Tohatu-Brüder das Bataclan. Seltsamerweise aber unter einem Vorbehalt, der ihnen bis zum 11. September 2018 noch das Nutzungs- und Veranstaltungsrecht einräumt. Pascal Tohatu, der nach einem Artikel des Le Parisien in Israel nicht näher bezeichneten Regierungsgeschäften nachgeht, war somit am Tag des Massakers weiter als Manager zuständig und buchte auch die Security, deren verdächtiges Verhalten dem Sänger der an diesem Abend auftretenden Band ins Auge fiel. Jesse Hughes, Sänger der Eagles of Death Metal, mutmaßte in einem Interview mit dem amerikanischen Nachrichtensender Fox Business News, dass der nominell radikal-islamische Anschlag auf das Bataclan Züge eines Inside-Jobs trug. Mindestens die Hälfte der gebuchten Security sei, so Hughes, am Terrorabend nicht zum Dienst erschienen und es war, O-Ton, durchaus offensichtlich, dass sie dafür ihre Gründe hatten. Die, die da waren, erfahren wir weiter, hätten sich mehr als verdächtig verhalten. Als Hughes einen der Ordner auf das Management der Absperrvorrichtungen zwischen Publikum und Band hingewiesen habe, sei er von diesem wirr ausgelacht worden. So als spielten derartige Vorkehrungen für den dann blutig verlaufenden Abend gar keine Rolle mehr. Auch dem Tontechniker der Band, Sean London, fiel das bizarre, abgeschottete Verhalten der Ordner auf. In einem Vlog-Interview sagte er: Es gab nur 4 Security Guards an diesem Abend. Wir baten sie um Hilfe, weil die Bühnenabsperrung die Gäste gefährdete. Aber sie gingen einfach weg. Dann begann die Schießerei. Als ich rauskam, sah ich 2 Securities draußen sitzen und sie sahen mich an, als ob sie darüber erstaunt wären, dass ich noch am Leben war. Es war sehr seltsam, dass sie durch den Hauptausgang rausgekommen waren, wo sonst niemand durchgelangt war. Sie waren bereits vor mir draußen und das verstehe ich nicht. Das verwirrt mich. Ende Zitat. Hughes, der aufgrund seines sehr typischen Aussehens leicht als Kopf der Band auszumachen war, berichtete, dass einer der Dschihadisten vor dem Umkleideraum, wo mit Ausnahme einer einzigen Person eine ganze Reihe von Menschen massakriert wurden, glatt an ihm vorbeischoss und vielleicht auch zielte, obwohl sich die beiden in Griffnähe gegenüberstanden. Er habe dann, wörtlich, die Chance zur Flucht erhalten. Auch wurde bei Beginn der Schießerei während des Konzerts kein Bandmitglied von Kugeln der Terroristen getroffen, obwohl diese direkt vor der Bühne standen. Dieses Verschontbleiben erscheint umso verwunderlicher, weil ein online veröffentlichtes Bekennerschreiben des Islamischen Staats besagte, das Konzert im Bataclan sei ausgewählt worden, weil sich dort, O-Ton, hunderte Götzendiener in einer perversen Feier versammelt hätten. Möglicherweise liefert gerade Hughes lange bekannte Pro-Israel-Haltung die Erklärung dafür, dass es keinen Auftrag der Planer an die Ausführenden gab, die Band selbst ins Fadenkreuz zu nehmen. Außerdem interessant, nur Stunden nach dem Blutbad meldete die Times of Israel, dass die Leiter jüdischer Gemeinden in Frankreich am Morgen des Angriffs eine Terrorwarnung erhalten hatten. Wörtlich heißt es dort, laut Jonathan Simon Selem, Repräsentant der französischen Bürger in Israel, wurden Sicherheitsfunktionäre der jüdischen Gemeinschaft in Frankreich erst Freitag früh von der sehr realen Möglichkeit eines bevorstehenden großen Terrorangriffs im Land unterrichtet. Wohl auf Druck der in Israels Medien allgegenwärtigen Militärzensur veränderten die Herausgeber des Blatts bald darauf ihren Text. Inzwischen spricht der gleiche, offiziell bis zur Minute auf die gleiche Zeit rückdatierte Artikel nicht mehr davon, dass eine spezielle Großwarnung am Tag des Anschlags erfolgt sei, sondern dass es über Monate hinweg eine ganze Serie von Warnungen gegeben habe. Ein Hinweis, dass bzw. wann der ursprüngliche Text überarbeitet wurde, fehlt. Jene Juden, die am trüben Tag der Massenerschießung am gefährdetsten waren, fehlten übrigens. Und das, obwohl das Bataclan auf dem Papier immer noch ihr Arbeitsplatz war. Pascal Touatou sonnte sich am Strand der Südseeinsel Guadeloupe und sein Bruder Joël Touatou genoss das gute Wetter in seinem Haus im beschaulichen nahöstlichen Ashdod. Hierhin, in die gleiche israelische Kleinstadt, zog es nun auch David Touatou. Er war der erste Rabbiner, der die Juden Frankreichs nach dem Bataclan-Attentat dazu aufrief, seinem Beispiel zu folgen und ins gelobte Land auszuwandern. Ob dies ein guter Ratschlag ist, sei dahingestellt. Fakt ist, dass radikal-religiöse Zionisten wie Touatou unter den schützenden Flügeln der Regierung Netanyahu auf dem Vormarsch sind und selbst mit höchst zweifelhaften Ansichten bis in die höchste Obrigkeit auf Verständnis bauen können. Israels sephardischer Oberrabbiner Yitzhak Yosef etwa, den wir auf einem YouTube-Video bei einem vertrauten Treffen mit seinem Fan und Neubürger David Touatou bewundern können, fordert: In Israel dürfen keine Goyim, also Nicht-Hebräer, leben. Und wenn sie das tun, dann nur als Diener von Juden. Dass man gefangene arabische Terroristen in medizinischen Experimenten verheizen dürfe, befindet währenddessen Dov Lior, seines Zeichens Oberrabbiner von Hebron, Vorsitzender des Rats der Rabbiner von Judäa und Samaria und, natürlich, Absolvent der Okkulthochschule Merkar Zaraf. Das Bataclan-Blutbad an fast 100 Menschen kommentierte Lior 24 Stunden danach mit den Worten: Diese Niederträchtigen im blutgetränkten Europa verdienen es für das, was sie unseren Leuten vor 70 Jahren angetan haben. Dass in Paris zum überwältigenden Teil Jugendliche starben, zudem in einer, siehe die beigestellten haarsträubenden Anmerkung, derart brutalen Art, dass die Mainstream-Medien sich bis heute weigern, Einzelheiten darüber zu berichten, tut deshalb nichts zur Sache, weil, so klingt es auch beim Kabbalah-Kollegen Touatou an, hier eine Erbschuld greift, der selbst völlig Unschuldige nicht entkommen können und die gerecht werden muss. Die Schuld und das Böse liegen in den Genen. Deshalb, so Lior, dürften jüdische Frauen auch keine Samenspenden von Nichtjuden annehmen, da sie sonst Bestien zur Welt brächten. 2011 spendete er einem talmudistischen Kriegshandbuch ein zustimmendes Vorwort, in dem es für recht befunden wurde, Nichtjuden zu töten, auch wenn diese gar nichts getan oder sich feindlich gezeigt haben. Schon der bloße Verdacht, dass sie eines Tages gefährlich werden könnten, reiche aus, um das Todesurteil über sie zu vollstrecken. Das gelte auch für Babys. Als Lior daraufhin nach mehreren vergeblichen Vorladungen von der Polizei zu einem einstündigen Verhör abgeholt wurde, brandete ein Proteststurm durch das Heilige Land. Selbst die beiden israelischen Chefrabbis, Yonah Metzger und Shlomo Amar, verurteilten die Kurzzeitverhaftung und veröffentlichten eine Erklärung, der zufolge sie die Ehrverletzung eines wichtigen Rabbiners und religiösen Juristen, eines der größten unter den israelischen Rabbis, bedauern. Prominente Meinungsführer drohten damit, Blut zu vergießen, falls Lior noch einmal von den Strafverfolgungsbehörden angerührt werde. Die weltlicheren Vertreter der israelischen Regierung werden diese Warnung durchaus ernst nehmen. Der aus Hebron stammende jüdische Dschihadist Baruch Goldstein war mit Lior zusammengetroffen, bevor er im Februar 1994 das Feuer auf betende muslimische Gläubige eröffnete. 29 Menschen blieben dabei auf der Strecke, 150 wurden verletzt. Lior nannte den anschließend gelünchten Goldstein, Oton, heiliger als alle Märtyrer des Holocaust. Führende Rabbiner haben zudem ausgesagt, dass Lior die Quelle der religiösen Rechtsprechung gewesen war, die den ein Jahr später ermordeten Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin als Rodef und Moser, ein jüdischer Vertreter ist das, der ein jüdisches Leben gefährdet, gebrandmarkt hatte. Rabins Mörder, Yigal Amir, traf Lior vor seiner Tat. Etliche hochrangige Politiker, darunter Oppositionsführerin Tzipi Livni, hatten in dem genannten Rechtsstreit erklärt, dass Rabbiner nicht über dem Gesetz stünden. Tatsache ist aber, dass sie genau das in Israel für sich einfordern und über ihre Machtbasis im Land auch immer wieder durchsetzen. Wie mafiöse oder islamische Parallelgesellschaften und Großfamilien in Europa haben sie ihre eigenen, zum Teil mörderischen Regeln. Und diese werden ohne Beachtung der staatlichen Gesetzgebung nötigenfalls sogar gegen sie ausgeübt. Nötigenfalls auch gegen Menschen. Nötigenfalls sogar gegen Vertreter der Obrigkeit. Am Ende auch gegen den Staat als Ganzen. Was bedeutet, in letzter Instanz kann die zur Parallelregierung aufgestiegene Parallelgesellschaft fast selbstmörderische Folgen bereithalten. Jedenfalls, soweit es das Land betrifft, dessen wahre Bestimmung zu vertreten die religiösen Zionisten ja vorgeben. Das Gefährliche dabei, ein nationaler Suizid, liegt exakt auf der biblischen Prophetieebene, ohne welche die Merkel-Zaraf-Netzwerker gar nicht zu denken sind. Verläuft das politische Weltdrehbuch nämlich weiter nach Programm, dann ereignet sich kurz vor dem Erscheinen des jüdischen Messias die eine und letzte Entscheidungsschlacht, Gog und Magog, in deren Epizentrum Armageddon liegt. Und dieser Ort befindet sich laut Überlieferung nun einmal nicht in der Toskana oder im Kaukasus, sondern mitten in Israel. Diese katastrophischen Aussichten spiegeln sich in dem aufsehenerregenden Buch »Der Esel des Messias«, des Haaretz-Journalisten Sefi Rachlewski. Rachlewski weist darin nach, dass die messianische Riege im Zionstaat in dem Plan schwelgt, das weltliche Israel in einem Kriegsholocaust zu opfern, um auf den Trümmern einen Gottesstaat, das prophezeite neue Jerusalem, zu errichten. Als zentrales Regiment einer dann in jeder Hinsicht gleichgeschalteten Welt. Voraussetzung dazu ist ein Völkermetzeln, dem fast eine magische Qualität beigemessen wird. Rabbi Elisa Waldmann, einer der gleichgeordneten Führungskader der Gush Emunim, führt Kabbala-Ikone Kok ins Feld, der einen heiligen Krieg als einziges Mittel zur Geburtspflegung des Messias eingefordert hatte. Auf der einen Seite, so Waldmann, wird der Krieg durch Vernichtung und Tod begleitet. Auf der anderen stärkt er die Macht des Messias. Leider ist es nach wie vor unmöglich, den Abschluss der Erfüllung durch irgendein anderes Mittel als Krieg zu erreichen. Das dahinterliegende Bild ist nicht schwer nachzuvollziehen. Bei einer Geburt fließt Blut. Bei der Entbindung des Größten und Höchsten muss daher viel Blut vergossen werden. Waldmann leitet im besetzten Westjordanland die talmudisch-kabbalistische Hochschule Hesdanir, zusammen mit Rabbi Dov Lior. Der begab sich, als ihn die Polizei am 1. Juli 2011 aus seiner entwürdigenden Befragung entließ, Auf direktem Wege zum Sitz der israelischen Parallelregierung, nach Merkatz Haraf, um sich dort als König eines messianischen Staats feiern zu lassen. Pressebilder zeigen ihn auf den Schultern von jubelnden Aktivisten. Nur 4 Wochen vorher hatte der zivile Staatschef Benjamin Netanyahu nach einem Staatsbesuch in den USA Merkatz Haraf seine persönliche Aufwartung gemacht. An der Seite von Parlamentssprecher Rivlin und Justizminister Niemann dankte Netanyahu Lior und seinen Anhängern, da diese ihm die Kraft gegeben hätten, dem amerikanischen Präsidenten die Stirn zu bieten. Sie seien, wörtlich, das Elitekommando, welches die Nation führt und den Weg bereitet. Dieser beängstigende Schlusssatz wurde von Israels führender Tageszeitung Haaretz überliefert. Der Artikel trägt die Überschrift: Ein rassistisch-messianischer Rabbiner ist der Herrscher Israels.